Schritt C, C2, C3. 1. Nun zum Handball. Die deutschen Handballerinnen verlieren gegen die norwegische Mannschaft mit 30:31. Sie verpassen damit einen wichtigen Punktgewinn in der Hauptrunde der Weltmeisterschaft. Das gibt's doch nicht! Jetzt haben die verloren! Interessierst du dich jetzt auch für Frauenhandball? Wofür interessierst du dich eigentlich nicht? Aber im Moment läuft doch die Weltmeisterschaft. Dafür interessiere ich mich schon. 2. Und morgen findet das erste Spiel der diesjährigen Eishockeysaison statt. Die Begegnung der beiden Spitzenreiter Eisbären Berlin und Frankfurter Lions. Die Eisbären Berlin gelten als die Favoriten. Ah, morgen beginnt die Eishockeysaison. Darauf freue ich mich schon die ganze Woche. Na, ich weiß nicht. Eishockey finde ich ziemlich brutal. 3. Und nun weitere Sportnachrichten. Tennis. Steffi Graf, die siebenfache Wimbledon-Siegerin und Trägerin der olympischen Goldmedaille, tritt zu einem Freundschaftsspiel gegen ihre frühere Gegnerin. Olympische Goldmedaille für Steffi Graf? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich schon, das war 1988. 4. Das darf nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Ein Foul im Strafraum. Und das in der 89. Minute. Ganz klare Entscheidung des Schiedsrichters auf 11 Meter für die... Ein Elfmeter! Das darf nicht wahr sein und das kurz vor Schluss. Ärgere dich doch nicht darüber. Also wenn ich mich darüber nicht ärgern soll, worüber darf ich mich dann überhaupt noch ärgern? Jetzt haben sie doch verloren.